Es ist 6 Uhr. Cosmo. Die Nachrichten mit Kerstin Fischer. Guten Morgen. Vor dem Bund-Länder-Treffen morgen über die weitere Strategie in der Corona-Pandemie gibt es unterschiedliche Ansichten über den Osterurlaub. Einige Bundesländer fordern trotz steigender Inzidenz, den Urlaub zumindest im eigenen Bundesland zu ermöglichen. Anna Jonitschek, WDR aktuell. Reisen oder nicht reisen, über diese Frage dürfte morgen länger gestritten werden. Sachsen-Anhaltsministerpräsident Haseloff will Ferien zumindest im eigenen Bundesland erlauben. Der Welt am Sonntag sagte er, dass nichts gegen Urlaub in einer Ferienwohnung spreche. Ähnlich sieht es Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig. Sie hatte kürzlich gesagt, niemand verstehe, warum man nach Mallorca fliegen kann, aber keine Ferienwohnung im eigenen Bundesland mieten darf. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer will mindestens Ausflüge über Ostern gestatten und Außengastronomie öffnen. Anders sieht es Thüringens Ministerpräsident Ramelow. Er sagte der Welt am Sonntag, in dieser Phase der Pandemie Urlaubsregionen freizugeben, sei nicht auf der Höhe der Zeit. Er bat darum, keine Urlaubsreisen anzutreten. In Kassel haben bis in den Abend hinein 20.000 Menschen gegen die Corona-Politik der Bundesregierung demonstriert. Bei einer genehmigten Veranstaltung mit 5.000 Menschen blieb es friedlich. Gewalt gab es dagegen bei nicht genehmigten Protesten in der Kasseler Innenstadt. Dieser Polizeisprecher sagt, dass dort 15.000 Menschen waren, die auch auf die Polizeikräfte so massiven Druck ausgeübt haben, dass ein Wasserwerfereinsatz, Pfeffersprayeinsatz und auch Schlagstockeinsatz erforderlich wurde. Auch in anderen deutschen Städten und europaweit gab es Proteste gegen Corona-Maßnahmen, etwa in Schweden und den Niederlanden. Weitere Meldungen im Überblick. Die 7-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat die Marke von 100 überschritten. Das Robert-Koch-Institut meldet bundesweit 13.733 Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 103,9. In Wuppertal bleiben nächste Woche viele Schulen wieder geschlossen. Spätestens am Dienstag sollen Schülerinnen und Schüler von weiterführenden Schulen von zu Hause aus lernen. Das Land hat das erlaubt, weil der Inzidenzwert mit 154 deutlich über dem vom Land liegt. Wer von Polen nach Deutschland einreisen will, braucht ab heute einen negativen Corona-Test. Die Bundesregierung hat wegen der hohen Fallzahlen in Polen die Einreisebestimmungen verschärft. Der Corona-Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. Ausnahmen gibt es für Berufspendler. In den USA sind 4 Mitglieder der rechtsradikalen Proud Boys angeklagt worden, 2,5 Monate nach dem Sturm auf das Kapitol. Ihnen wird unter anderem Verschwörung vorgeworfen. 5 Menschen starben, als Anhänger des damaligen Präsidenten Trump das US-Parlament angegriffen hatten. Cosmo aus der Region. Die katholische und die evangelische Kirche wollen heute im rheinischen Braunkohletagebaugebiet ein Zeichen gegen Abriss und Umsiedlung setzen. Der kleine Ort Erkelenz-Kainberg soll wie 4 weitere Dörfer für den Tagebau abgerissen werden. Thomas Wenkert, WDR Aachen. Erstmals findet ein ökumenischer Gottesdienst statt. Beide Kirchen unterstreichen damit ihre ablehnende Haltung zu Garzweiler II. Mit dabei sein werden auch führende Kirchenvertreter aus dem Rheinland. Sie fordern den sofortigen Stopp aller Abrissarbeiten für den Tagebau und den Erhalt der Kainberger Kirche. Rund 100 Gottesdienstbesucher werden erwartet. Gewartet wird derzeit auf die Entscheidung der nordrhein-westfälischen Landesregierung, wie groß das Abbaufeld für Garzweiler II künftig sein wird und wie lange noch Kohle gefördert werden soll. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Am Morgen ist es meist grau oder neblig, trüb, teils auch nass. In den Bergen kann auch etwas Schnee fallen. Ab dem Mittag lockern die Wolken auf und der Regen zieht Richtung Rheinland-Pfalz ab. Der Wind weht in frischen bis starken Böen. Im Hochsauerland sind auch stürmische Böen möglich. Die Höchstwerte in Brilon 4 Grad, in Dortmund 7 und in Bergheim 9 Grad. Morgen bleibt es grau, trüb, zeitweise kann es auch leicht regnen. Wolkenlücken mit Sonne sind dann eher die Ausnahme, bei 5 bis 10, im Bergland bei 1 bis 4 Grad. Das war WDR aktuell. Cosmo. Der Sound der Welt. When I'm up in my room, and I'm thinking of you, and I'm thinking of you. When I'm up in my room, I'm just finding my way through the sinister day. Just let the music play. God. Emancipating my mind from a system designed, yeah, to limit my kind. But I leave that behind when I'm up in my room. When I'm thinking of you. And I'm thinking of you. When I'm up in my room. I'm just finding my way through the sinister day. queen. My mind and heart are making peace. Didn't come here to please nobody but Jah. Let my colors increase. Let us run to the east. Let us look for the keys that can open the rooms. Yeah, we'll check up our trees. 'Cause when I'm up in my room and I'm thinking of you, I'm just finding my way through the sinister day. Just let the music play. Believe in yourself and love, we'll do the rest. We have to manifest. Someone to understand, some overstand. Someone to live, someone to be lived by them. For others that don't know what I'm saying, let me break it down again. I'm in my room and I'm thinking of you. I'm just finding my way through the scenes today. Just let the music. To my place, Osisa. Un credence, cola di new mabo. Go, you kill my grace, Osisa. Baby, this is Coco Mama. Is telling me something. It's telling me something. Baby, why you are giving me long thing? Oh, oh, yeah. Why you keeping me in pursuit? You are killing me softly. Baby girl, you are killing me softly. I confess. Baby girl, you complex. Yes, sir. Osisa. When you come to my place, oh sister, you have to dance my circle, sir. Do you kill my grace, oh sister? Oh sister, oh sister. When you come to my place, oh sister, you must to dance my circle, sir. Do you kill my grace, oh sister? Oh sister, oh sister. caliente. Sabes bien que no me gusta mayonesa. No sea malo, papi, dame mantequí. Ponme la mesa con juguito de guanaba. Una conchita de la panadería. Tú mi rey y yo soy la niña mala. Come, come, papi, pero sin prisa. That's the way that I know you own it. Ben, ben, ben. moram bene bene la Gemel bene bene la breaks down barriers, racism, language, then we have to understand what you're saying. Cosmo, der Sound der Welt. AWA the Mafia, man. disais qu'on allait vrr. Bah ouais. Je traîne dans le truc, je dors tard. Tu sais qu'on allait vrr. Bah ouais. Je cours après le train, je suis en retard. Tu sais qu'on allait vrr. Bah ouais. Je traîne dans le truc, je dors pas. Tu sais qu'on allait vrr. Bah ouais. Bah ouais. Quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je veux pas passer le balai. J'étais au bord du lac, j'ai fait un million de vœux. J'ai lancé le balai. J'ai rêvé d'un monde où on serait tous les mêmes. Mais c'est qu'une histoire de monnaie. La seule différence se fait si t'as bien bossé. Donc moi j'ai trimé pour vivre, pour manger ou fumer. Même pas 10 balles de l'heure, c'est la dalle ou le vide. Donc je bosse, je suis dans le digne, j'en oublie pas le dîner. Le temps passe, les gens changent, dans tous les cas je ramène à dîner. Et rien que ça charbonne dans le side. Ta souris, t'as cru que j'étais docile. T'as vu, je suis plutôt casqué dans le style. Tu parles, tu fais, tu parles pour rien, tu parles mal. Tu sais qu'on allait vrr, bah ouais. Je traîne dans le check, je dors tard. Tu sais qu'on allait vrr, bah ouais. Je cours après les trains, je suis en retard. Tu sais qu'on allait vrr, bah ouais. Je traîne dans le check, je dors pas. Tu sais qu'on allait vrr, bah ouais. À faire. Sans plan de départ, j'ai préféré le B. Le faire austère, j'ai plus le temps de parler. Histoire d'un verre, je connais pas, je suis pas de ça. Je connais plus d'un mec qui se lave la gueule, les mains sales. Quand le doute y est, y'a plus de doute, tu dors mal. Et t'as les yeux fermés, mais toutes ces voiles te lâchent pas. Donc moi j'ai vu ce qui est ces nuits-là. J'ai bossé l'humain libre, passé des nuits entières à chercher le diplôme dans les lignes. C'est le top ou le bide, je bosse avec le NIF. J'apprendrai toutes ces fiches jusqu'à avoir mon nom sur la liste. Et si jamais j'ai pas la note, j'emmerde vos profs. Et si jamais je me fais péter, bah j'emmerde la proc. Je dois avancer sur le côté, je perds un tas de proches. Il n'y a que eux qui peuvent compter et ce qu'il y a en dans la poche. Si je n'ai rien à dire, c'est que le silence suffit. Si dans les mots tu veux le lire, je pense que monnaie suffit. Tu sais qu'on allait vrr, bah ouais. Je traîne dans le check, je dors tard. Tu sais qu'on allait vrr, bah ouais. Je cours après les trains, je suis en retard. Tu sais qu'on allait vrr, bah ouais. Je traîne dans le check, je dors pas. Tu sais qu'on allait vrr. Bah ouais. Bah ouais. She blooms for me. scivola, scivola, scivola via. Cielo eterno, mare, culla di Nettuno. Scivola, scivola, scivola, scivola via. Sopra questa terra baci da nessuno. Scivola, scivola, scivola, scivola via. Guarda, niente bacio, a volte va così. Scivola, scivola, scivola, scivola via. Se solo potessi fermare ogni scena, ripetere ancora la stessa battuta, la migliore di sempre, quella che rivedresti ogni volta che pensi al nostro copione. Chiama la finanza, caramba li predi, chiama chi te pare, tanto moro in piedi. Chiama la stradale, la polizia locale, la forestale, il cardinale, il santo padre. Roma capitali, Campetti lo stadio, e questa voce che ora esce da ogni radio. Le bombe, le trombe, le tombe dei grandi, mettimi il nome in mezzo a sti giganti. Se solo potessi fermare ogni scena, ripetere ancora la stessa battuta, la migliore di sempre, quella che rivedresti ogni volta che pensi al nostro unione. Io certe volte penso che la vita inganna, che è come un bel cornetto, ma è con la merda sotto la panna. E non ci credo a chi dice tutto a cappa, forse KO, ma io so il pugile che casca. I wanna live and die senza mai paura, bro, che oggi io sto qui e poi domani invece boh. Verso i campi lisi partirò da Ostia, sì, io con 70 versi. Se solo potessi fermare ogni scena, ripetere ancora la stessa battuta, migliore di sempre, quella che rivedresti ogni volta che pensi al nostro unione. Se solo potessi viaggiare nel tempo, sentire di nuovo ogni emozione che provo, la più grande di sempre, quella che rivedresti ogni volta che pensi al nostro unione. Se solo potessi fermare ogni scena, ripetere ancora la stessa battuta, la migliore di sempre, quella che rivedresti ogni volta che pensi al nostro unione. Si vola, si vola, si vola via da questa vita che non è più mia. Si vola, si vola, si vola via dalle strade senza più poesia. Si vola, si vola, si vola via nelle nuvole della Maria. Si vola, si vola, si vola via. Se solo potessi viaggiare nel tempo, sentire di nuovo ogni emozione che provo, la più grande di sempre, quella che rivivresti ogni volta che pensi al nostro copione. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin, feathered road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin, but you acting young, and you hella grown. okay, she giving me love, but it fucked my energy up. Every time it's finna be summer, only got the memories of us. And now we industry lovers, they making enemies of us. I mean, sometimes we in public, they drain this energy from us. Visit Italia, be my senorita. Evita or Avita, either way you need a visa. I ain't talking about MasterCards, debit cards either. Credit charge, Kermit the Frog, margaritas. Yeah, I heard she got a man, homie. Yeah, yeah, you wanna lay the hands on me. Yeah, but he should see the way she dance on me. Yeah, wishing I ain't had no pants on me. Un songe pra resaca, fungi di acandu, Mamba, Calulu, Mamba, con sabor de sabanda. Un macambo terna, cuento en un macambo terna. Kipiku, kanjika, xinginga, kibeba, kisaka, kitandi. Kuishilu anda na kweteno, ai, kuishilu anda. Shika menu bo, shika kweteno, shika menu. Shika menu bo, shika kweteno, shika menu. Shika menu bo, shika kweteno. Music is actually my life itself. It's my joy. It's my girlfriend. I love music so much. Cosmo, der Sound der Welt. Oye, oye, así oye. Nomás. Hay cambios. Hay cumbia. En la calle hasta que me callan, hasta que quede mudo, el corazón me falle. En la calle hasta que me callan, hasta que quede mudo, el corazón me falle. El detalle en mi canto es que yo canto con detalle. Detalles, solo detalles. Detalle en mi canto es que yo canto con detalle. Detalles, solo detalles. Cumbia para sanar, mucha alegría y menos pena. Cumbia para sanar, mucha alegría y menos pena. Cumbia para cantar, un lindo día de primavera. Cumbia para cantar, un lindo día de primavera. Cumbia, te quiero más. Cosecha mala gente, que mala gente. Esperando un mañana diferente, brujo presente, al pedido del cliente. 20 y 20, sin mis lentes, mi pachamama indigente. Por mala gente, por mala gente. Cuidado con la bomba, la bomba. Que nadie la detiene, detiene. Cuidado con la bomba, la bomba. Que nadie la detiene, detiene. Cuidado con la bomba, la bomba. Que nadie la detiene, detiene. Cuidado con la bomba, la bomba. Que nadie la detiene, detiene. Ten cuidado, advierte. Advierte. 记不记得脚的地毯深不见底，向我唤醒的声音是你在用力喘息，没有关系，我们依然拥有满天繁星。 Mon roi, mon guide, amour. Trying to meet ya, love ya, heart beating fast, yeah. Just the love, you say you too busy, maybe exhausted. Stupid boy, cause I trust ya. On a rush, trying to meet ya, love ya, Uber too slow, yeah. What a bummer, girls in the call, game too smoothie. Go on with your bad self. Stupid boy, cause I trust ya. On a rush, tryna meet ya. Love ya, cry then sleep ya. What a bummer, boys in the call, I'm getting a chance. Go on with your bad self. Japonesa, vou dizer.